irgendwo in Kirgisien, in einer kleinen Zweizimmerwohnung, gleich neben dem Metallwarengeschäft, sitzt Wladimir in einem Ledersessel und regiert die Welt. Soll er den Kosovo noch einmal davonkommen lassen? Oder einen Putsch in Afrika starten? Er trinkt Tee und grübelt und gründet eine Bananenrepublik. Bald ist er arbeitslos, denn das Traktorenwerk macht dicht. Mehr Zeit für den Imperator, den kein Korrespondent je interviewte. Geheiligtes Inkognito. Er wälzt den neuen Atlas und merkt sich die Namen der Länder. Burkina Faso, Burkhard Faso. Das Leben ist schwer als Gottes unehrlicher Sohn. Olga liebt ihn nicht mehr. Sie spricht von Scheidung. Sie sagt, er ende wie sein Großvater. Der war alleine, verbittert und böse gewesen im März 1939.